Kundgabe 6032. Empfangen durch Bertha Dudder am 24.08.1954. Erlöserarbeit. Gottes Segen. Was ihr für mich tut, wird euch nicht unvergolten bleiben. Doch ihr sollet nicht um dieser Vergeltung willen für mich tätig sein. Es soll euch euer Herz antreiben, gleich mir Erlösungsarbeit zu verrichten und Seelen helfen zu wollen, die in Not sind, weil sie mir und meinem Reich noch fernstehen. Es soll eure Liebe die Triebkraft sein zu all eurem Wollen und Tun. Denn nur ein Werk der Liebe wird Erfolg haben. Nur eine Arbeit für mich, der Liebe zu mir oder zum Nächsten zugrunde liegt, wird die rechte Ernte bringen, während die Arbeit ohne Liebe nur taube Früchte hervorbringen wird. Jedes Liebewerk eurerseits aber will ich segnen und euch mit meiner Liebe tausendfach vergelten. Und darum fordere ich euch immer wieder auf, fleißige Arbeiter in meinem Weinberg zu sein, weil ich allein es weiß, wie nötig diese Arbeit ist, wie viele Menschen die Hilfe benötigen, die ihr ihnen angedeihen lassen könnet. Ich allein weiß es auch, wie ihnen diese Hilfe geleistet werden kann. Und ich teile daher einem jeden von euch die Arbeit zu, die auszuführen ihr fähig seid. Und ich werde auch wahrlich alles so fügen, dass ein jeder an der rechten Arbeitsstätte sich betätigen kann. Und ich selbst werde euch führen dahin, wo eure Weinbergsarbeit von Erfolg sein kann. Denn ich lasse nichts unversucht, um Seelen zu retten vor dem Untergang. Und ich trete einer jeden Seele nahe in der Weise, die Erfolg verspricht. Aber ich brauche dazu Menschen auf Erden, die das ausführen, was ich tun würde, wenn ich im Fleisch auf dieser Erde wandelte. Und diese Menschen handeln nun an meiner Statt, weil mein Geist sie treibt. Ihr Lohn wird wahrlich groß sein, doch eben nur darum, weil ihr Liebewille groß ist, ohne den keine Arbeit für mein Reich möglich ist. Wer über die geistige Not der Menschen Bescheid weiß, der wird auch helfen wollen, wenn sein Herz Liebe erfüllt ist. Und dieser allein wird helfen können, denn die Liebe ist eine Kraft von stärkster Wirkung. Und selten nur kann sich ein Mensch der Kraft der Liebe verschließen. Zumeist hat jeder Erfolg, der selbst in der Liebe lebt. Was nun euer Herz euch zu tun vorschreibt, das erkennet als meinen Auftrag an euch und das führet auch aus. Und mein Segen wird euch begleiten und eure Arbeit wird nicht vergeblich sein. Doch handelt nicht eigenmächtig. Wenn große Schwierigkeiten sich euch entgegenstellen, so wisset, dass dies meine Zulassung ist, weil ich einen Weg als falsch erkenne, den ihr zu gehen euch anschickt. Wer für mich arbeitet, wer in meinem Willen tätig sein will, der kann sich von mir erfasst wissen und er kann überzeugt sein, dass ich seine Arbeit segne. Doch auch mein Gegner arbeitet eifrig und er sucht zu zerstören, was ich aufbaue. Er wird aber niemals in das Revier eindringen können, wo ich regiere, wo ich meine Anweisungen gebe und wo meiner Stimme geachtet wird. Darum kann er nichts verhindern, was mein Wille vorhat. Und darum wird alles nach meinem Willen gelenkt und ausgeführt, so wie es mein Ratschluss ist von Ewigkeit. Nur völlige Hingabe verlange ich von euch, meinen Dienern auf Erden, auf dass mein Wille in euch sei und ihr nun meine rechten Arbeiter sein könnet. Und eure Erlöserarbeit wird wahrlich nicht erfolglos sein. Amen.